ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حديث 62، الحديث 62 بارك الله فيكم، عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. في هذا الحديث وصايا ثلاث، وهي وصايا عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اجتناب الحرام وفعل الأوامر، هذه التقوى، أن يفعل الإنسان ما أمره الله سبحانه وتعالى إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترك الإنسان ما نهى الله عنه امتثالا لنهي الله وتنزها عن محارم الله. تقوم بالواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك، أن تأتي بكلمة التوحيد، وأن تأتي بالصلاة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالواجبات والأركان، أن تؤدي الزكاة التي عليك، وأن تصوم رمضان، وأن تحج إن استطعت، أن تصدق إذا حدثت، وأن تفي إذا وعدت، وأن تؤدي إذا أؤتمنت، وأن تغض بصرك وتحفظ فرجك. وهذه الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى هي التقوى، وأن تبتعد عن الكذب وعن غير ذلك من الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى. أما الوصية الثانية: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني إذا عمل الإنسان سيئة بعد السيئة يعمل حسنة، فالحسنات يذهبن السيئات، أن يتوب من السيئات، فإن التوبة من أفضل الحسنات، فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين. وكذلك الأعمال الصالحة تكفر السيئات، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس، العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهم بشرط إذا اجتنبت الكبائر، فالإنسان ما أتى بكبيرة. وأما الوصية الثالثة: خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، الوصية الأولى والثانية مع الله، معاملة مع الله، تتقي الله، وأن تتبع السيئة الحسنة تمحوها. أما الثالثة هي وصية بين الخلق، وصية التعامل مع الخلق، أن تعاملهم بخلق حسن، وذلك بطلاقة الوجه وصدق القول وحسن المخاطبة وغير ذلك من الأخلاق الحسنة. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو أخلاقا، فالأخلاق الحسنة مسلك حسن في المجتمع، وصاحبها يكون محبوبا إلى الناس. أما صاحب الأخلاق السيئة، والله لو كان من كان، حتى لو كان أغنى الناس، الناس ما تحبه، حتى لو نافقه الناس وظن أنهم يحبونه ولكنهم لا يحبونه. إن الإنسان يا أخوة تعامل، الإنسان تعامل، تعاملا مع ربه، تعاملا مع دينه، وتعامل مع الآخرين. والإنسان يعني سيجد هذا الأمر يوما ما، فيوم القيامة سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، خالق الناس بخلق حسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وانتبهوا بارك الله فيكم، سوء الأخلاق من السيئات، ويرفعه حسن الخلق مع الناس. فعلينا أن نحفظ هذه الوصايا الثلاث من النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. حديث Nummer bei euch jetzt auf Deutsch, das ist 61. Bei mir ist es 62 auf Arabisch. Abu Dharr, radhiyallahu alayhi, Jundub ibn Junada und Muad ibn Jabal überlieferten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchte Allah, wo immer du bist, und lass der bösen Tat eine gute folgen, so wird sie sie auslöschen, und verhalte dich den Menschen gegenüber auf die beste Weise. Das ist bei Tirmidhi und das ist Hadith Hassan Sahih. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesen zwei Gefährten von ihm drei Empfehlungen gegeben, zusammen drei Empfehlungen. Die erste Empfehlung ist: Ittaqillaha haythuma kunt. Fürchte Allah, wo du immer bist oder was du immer tust. Und Ehrfurcht bedeutet, dass man das Gute tut und das Schlechte verlässt. Und dass man weiß, Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns und weiß, was wir hier tun. So versucht man, die Befehle Allahs zu praktizieren. Und dabei folgt man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und man versucht, die verbotenen Dinge und Handlungen zu meiden und nicht zu praktizieren. Das ist die Bedeutung von Taqwa. Das heißt, am wichtigsten ist erstmal Glaubensbekenntnis, dass man das richtig hat. Dann, dass man das Gebet richtig verrichtet, mit Säulen, mit Bedingungen, mit Sunnen und so weiter. Dann, dass man fastet, dass man Almosen, dass man Zakat entrichtet, dass man pilgert, wenn man imstande ist, dass man die Wahrheit sagt, dass man die Blicke senkt, dass man die Keuschheit schützt, dass man das Versprechen hält, dass man guten Charakter hat und so alles zusammen. Und auf der anderen Seite, dass man keine schlechten Taten begeht, keine Sünde begeht, nicht lügt, nicht betrügt und so weiter. So hat man Taqwa. So hat man Taqwa. Und Taqwa ist in allen Bereichen der Religion. Das ist die erste Empfehlung von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Empfehlung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, wenn jemand einen Fehler begeht, wenn man eine böse Tat begangen hat, dann sollte man diese böse Tat mit einer guten Tat folgen lassen. Dann wird Allah subhanahu, dann wird sie löschen. Das wird die gute Tat löscht die schlechte Tat. Und die beste gute Tat ist, dass man Reue zeigt. Dass man Allah um Verzeihung bittet, wenn man eine Sünde begangen hat. Und natürlich auch die guten Taten. Die guten Taten, das wird wie Gebet und Fasten und so wird, löchern auch die schlechten Sünden oder die bösen Taten. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil Allah subhanahu das auch im Koran erzählt hat und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns davon erzählt. Er hat gesagt, die fünf Gebetzeiten, Jumu'ah zu Jumu'ah, Ramadan zu Ramadan, Umrah zu Umrah, die löchern die Sünden, aber solange man keine großen Sünden begangen hat. Wenn man die größten Sünden begeht, dann geht es nicht. Deshalb soll man aufpassen, dass man immer Gutes tut. Diese zwei Empfehlungen, die sind zwischen dem Diener und seinem Schöpfer. Dem Diener und seinem Schöpfer, das wird zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dann kommt die dritte, das ist zwischen dir und den anderen. Du sollst die anderen gut behandeln, du sollst gutes Benehmen zeigen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Gläubigen sind diejenigen, die mit dem guten Charakter sind. Das wird, hast du guten Charakter und hast du richtigen Glauben, dann bist du der Beste. Und deshalb, der Muslim versucht, die anderen so behandeln, dass man sie ins Gesicht lächelt, dass man die Wahrheit sagt, dass man mit ihnen und zu ihnen gut spricht. Natürlich, das gute Benehmen, das gute Verhalten ist und die beste Weise, mit den Leuten zu kommunizieren, ist wichtig für uns. Und viele Leute, weil sie keinen guten Charakter haben oder weil sie kein gutes Benehmen haben, weil sie mit den Leuten nicht gut sprechen, dann wollen die Leute mit ihnen gar nichts zu tun haben. Nichts. Die wollen mit ihnen nicht kommunizieren, die wollen mit ihnen nicht reden. Warum sagt das schlecht? Und wenn jemand vielleicht auch falsch im Glauben liegt, aber der hat guten Charakter, da wollen die Leute mit ihm bleiben. Subhanallah, Allah, wir haben das, ich meine, da sage ich, und das ist bitter und hart, wenn ich das sage, ach, du sitzt mit Nicht-Muslimen manchmal und du redest über deine Religion, die hören zu und wenn sie eine Frage stellen, dann heben sie die Hand. Dann heben sie die Hand und die reden mit dir auf der höflichsten Art und du siehst die Muslime, wenn sie mit dir sprechen, möge Allah uns bewahren. Warum? Das bringt manchmal Zweifel. Manche Leute bekommen Zweifel dadurch. Sag, ein Muslim sollte gut sein, aber schau mal, wie er sich verhält. Und deshalb passt auch Barakallahu fikum hier. Da muss man etwas verstehen. Du bist verantwortlich für deine Taten, ich bin verantwortlich für meine Taten und Handlungen. Und nicht für die Taten von den anderen Leuten. Das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Nicht, dass man falsch liegt, ja. Dass man sagt, ja, schau mal, weil diese Leute uns gut behandeln. Es gibt andere, die uns schlecht behandeln. Wir dürfen nicht verallgemeinern, aber allgemein das gute Benehmen und das gute Verhältnis zu den Menschen, das ist an sich selbst Dauer und das ist an sich selbst sehr wichtig. Vor 2 Tagen waren bei uns eine Gruppe, ich denke, die sind Missionare. Ich habe nicht viel gefragt, ja, die kamen aus den USA, die haben mich hier in der Moschee besucht. Die sind bei mir 5 Stunden geblieben. Subhanallah. Wallahi, Subhanallah. Was sie von Verhalten gehabt haben, wie sie respektvoll waren eine große Gruppe, die sind Christen. Bei jedem Wort machen sie die Bibel auf. Sagen mir, das steht hier so und steht hier so. Aber wie sie sich dich, heute habe ich eine Gruppe auch nochmal von Berufszentrum, von Berufsschulzentrum. Die sind zwischen 19 und 23 Jahre alt. Wie sie erzogen sind, wie sie dich, was sie von Verhalten haben und sowas ist. Ich meine, das sieht man auch, Menschen von innen, die sind vielleicht draußen anders. Aber mindestens die haben Verhalten, die haben Charakter. Die zeigen Respekt. Da will man mit ihnen auch lange reden, aber subhanallah, die anderen nicht. Warum? Warum passiert sowas? Weil das mit der Erziehung zu tun hat. Und deshalb, wir brauchen diese Erziehung auch, Barakallahu fikum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat durch diese Empfehlungen uns die Erziehung beigebracht. Weil der Islam nicht nur Lernen ist, sondern auch der Islam ist Erziehung. Al-Islam Tarbiyah. أنا ما أقصد بالتربية اللي هي تربية البيت وإنما أن تتربى على الإسلام. Ich meine mit Erziehung, ich meine mit Erziehung nicht was man zu Hause bekommt, ja, sondern mit Erziehung meine ich, wie das im Islam ist. Du wächst in der Religion. Du versuchst die besten Eigenschaften zu bekommen durch deine Religion, durch deine Praktizierung. Einer von diesen Leuten, der hat mit mir viel diskutiert, dann haben die anderen gesagt, wir sind nicht um so eine Diskussion gekommen, wir sind gekommen zum Imam, damit wir von ihm hören, was er sagt, zum Islam, wir wollen lernen. Ich habe gesagt, leider, wenn man die Muslime heutzutage sieht, la hawla ala quwwata illa billah, ein Stück Fleisch ist es besser als 5 Unterrichte bei manchen, la hawla ala quwwata illa billah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجثت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عليه، فقال لي: يا غلام، لأن ابن عباس كان صغير وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام احفظ الله يحفظك، كلمة عظيمة عظمى، ولكن المعنى: احفظ الله بحفظ شرعه ودينه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، تعلم دينك واعبد ربك وعامله المعاملة الصادقة يحفظك في بدنك وفي مالك وفي أهلك وفي ولدك وفي دينك. يحفظك الله سبحانه وتعالى، احفظه، احفظ شرع الله، يعني تعامل مع الله بدينه وبشرعه وعامله معاملة صادقة، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يحفظك. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقواهم. يعني الله سبحانه وتعالى يحفظهم من الزيغ ومن الزيغ والضلال. وما جعل عليكم في الدين من حرج. احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك، أي احفظ الله بحفظ دينه والقيام بأمره واجتناب نواهيه، فتجده أمامك يدلك على كل خير ويبعدك عن الشر، ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، والله يكفيهم. احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك، نفس الشيء. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تعتمد على أحد، لا تعتمد على مخلوق، اعتمد على الله سبحانه وتعالى، واتخذ الأسباب، خذ بالأسباب واعتمد على الله سبحانه وتعالى. وإذا سألت ما تسأل الناس، وإنما اسأل الله سبحانه وتعالى، قل: اللهم ارزقني، اللهم اغنني بفضلك عمن سواك. وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا طلبت العون فلا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة، إنما استعن بالله سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة المسلم، أنه يسأل الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه. الله سبحانه وتعالى ما يضيع أجر، الأجر العاملين وأجر المتقين. لذلك انتبه إلى هذا، بارك الله فيك. الله هو النافع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخفض. سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. ثم أتت هذه العقيدة العظيمة، عقيدة المسلم: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن ما في نفع وما في ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الناس ينفع بعضهم بعضا، ولكن ما يستطيع ينفعك إلا بإذن الله. يضر بعضهم بعضا، ما يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى ولن يتغير. في الرواية الأخرى: احفظ الله، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر، يعني النصر ما يأتي إلا مع الصبر، ما في نصر يأتي هكذا. والفرج مع الكرب، أول شيء في كرب، في امتحان، في شدة على الإنسان، ثم يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. وأن مع العسر يسرا، ولن يبلغ ولن يغلب عسر يسرين. يسر، فلذلك العسر بين يسرين، الله ييسر يعسر ييسر سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يصبر، على المؤمن أن يصبر. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. الله أكبر، هذه الآية. انتبه، يعني ما تظن انه هم ايضا اللي يقاتلوكم ويعادوكم انه ما يمسهم شيء، هم ايضا. فذلك قال تعالى: ان تكونوا تألمون فانهم يعلمون كما تألمون. يعني انت تتألم، عندك شده، كذلك عنده. وترجون من الله ما لا يرجو. هذا الفرق، ترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إذا بارك الله فيكم، هذه مثل كل الناس عنده كرب وعنده ويريد النصر ويريد اليسر، ولكن لا بد من الامتحان ولا بد من الابتلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الحق. حديث عظيم بارك الله فيكم، خاصة في قضية أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ورفعت الصور. والكلام رائع رائع، يعني يا ليت كان الإنسان عنده وقت طويل حتى يشرح كلمة كلمة. وهذا الحديث يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، علمه لطفل حتى يغرس فيه عقيدة التوحيد. إذا سألت فاسأل الله، ما قال له والله ابجاه فلان ويا شيخ فلان، وإذا استعنت استعن بالله، ما نترك. طب هل يجوز لي أقول لك عني نحمل الطاولة؟ نعم، ولكن القصد في المسائل التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. أنا دشنستن حديثة أنظر اليون است حديث ابن عباس رضي الله عليه. وزوا ديس حديث هات ابن عباس ديركت فون بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بكم. وان ابن عباس فا نخ يوجد البروفيت صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ساكت ايش فا اوف دم رايت تير هنت دم بروفيت صلى الله عليه وسلم. Als er zu mir sagte: Mein Junge oder Jüngling, ich lehre dich einige Wörter. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Wenn du irgendjemanden bittest, dann bitte Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass wenn die gesamte Gemeinde beschließt, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur an etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und wenn sie beschließt, dir in einer Sache zu schaden, dir nur an etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibfedern sind abgesetzt und die Tinte ist getrocknet. Das ist bei At-Tirmidhi. In einem anderen Hadith oder Textform in einer anderen Version: Bewahre Allah, dann findest du ihn bei dir. Lerne Allah kennen, solange du kenne Allah. Wenn du in guten Lage bist, dann wird Allah dich im Not kennen. Wisse, dass das, was dich verfehlte, dich nicht treffen sollte. Und was dich trifft, sollte dich nicht verfehlen. Und wisse, dass der Sieg auf Seiten der Geduld ist. Dass Trost mit Sorge und Not mit Erleichterung einhergeht. Ne? Gefällt mir nicht. Wisst ihr, das, was dich trifft, kann dich nicht verfehlen. Und was dich verfehlt, kann dich nicht treffen. Und mit der Geduld kommt der Sieg. Und mit Not und Schwernis kommt die Erleichterung. وَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. Mit den Schweren kommt die Erleichterung. So sollte man sagen. Also wenn das schwer ist, dann kommt die Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Trost mit Sorge, Not mit Erleichterung, Sieg mit Geduld. Das sind bestimmte Wörter. Das ist ein sehr schönes Hadith. Weil der Prophet Muhammad sallam auch einem Junge das beigebracht hat. Das ist ein Kind, damit diese Junge die Grundlagen der islamischen Glauben oder der Aqida bekommt. Der sagte ihm, ihfad Allah, ihfad. Bewahre Allah, was bedeutet bewahre Allah? Allah braucht uns nicht und wir werden niemals Allah bewahren können. Die Bedeutung ist, bewahre die Religion Allahs, bewahre die Praktizierung, praktiziere die Religion, mach Gutes, bete Allah an, folge den Befehlen von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich bewahren in dein Körper, in deine Familie, in deine Religion, in deine Gesundheit, in deinem Vermögen. Allah wird dich schützen. Wenn du die Religion richtig praktizierst, aber wenn du das nicht machst, dann wird er dich nicht schützen. Das ist die Bedeutung. Die Bedeutung sollte klar bei uns sein. Allah sagt, in Tansurullah insurkum, wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala, wenn in Tansurullah, das wird, wenn man das liest so und wörtlich übersetzen würde, dann wird sagen, in Tansurullah, wenn ihr Allah unterstützt, dann wird er euch helfen. Aber das ist nicht so. Das wird, wenn ihr die Religion Allahs praktiziert und wenn ihr die Befehle Allahs subhanahu wa ta'ala praktiziert und das, was er verboten hat, meidet, dann wird Allah euch den Sieg geben und wird Allah subhanahu wa ta'ala euch helfen. Und das ist auch das Gleiche hier. Wenn du die Religion Allah praktizierst und wenn du das Gute tust und das Schlechte verlässt, dann wird Allah dich in deiner Religion, in deiner Familie, in deinem Körper, in deiner Gesundheit, in deinem Vermögen, in deinen Kindern bewahren, indem Allah subhanahu wa ta'ala dir hilft. Zum Beispiel dir hilft in der Erziehung deiner Kinder. Dir hilft, wenn du krank bist, dann wirst du gesund. Dir hilft, dass du immer auf dem richtigen Weg der Religion bleibst, dass du nicht in die Irre gehst. احفظ الله, bewahre Allah, dann wirst du Allah vor dir oder bei dir. Was bedeutet das? Das wird Allah für dich schützen. In allen Themen. Der ist vor dir, damit er dir hilft und dich davon abhält, dass du Schlechtes machst. Und Allah genügt uns. Wenn wir auf ihn vertrauen und wenn wir das tun, was er uns gesagt hat. إِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلَّا. Wenn du jemanden bittest, dann bitte Allah. Wenn du um etwas bitten willst, dann bitte Allah. Und das ist der Glaube, der islamische Glaube. Das heißt, du hast eine direkte Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du وَإِذَا اسْتَعَنْتَ, das heißt, wenn du wenn du auf jemanden vertrauen willst, dann vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. In den Dingen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala tun kann. Du kannst auch von einem Menschen Hilfe verlangen, aber der Mensch kann dir das machen. Aber wenn der Mensch das nicht machen kann, dann kannst du ihm nicht sagen, so barakallahu fikum, wa idha sta'anta, fasta'in, بالله. Das heißt, wenn du Hilfe suchst, dann such die Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und da kommt Barakallahu fikum etwas sehr Schönes. Sehr Schönes in diesem Zusammenhang. Die ganze Nation, die ganze Gemeinde, wenn sie sich versammeln und die wollen dir etwas Kleines, Kleines vom Guten zufügen, sie werden das nicht schaffen, wenn Allah das niedergeschrieben, das nicht niedergeschrieben hat. Und wenn die dir Schlechtes tun würden, dann können sie das nicht, wenn Allah dir das nicht geschrieben hat. Die Sache ist abgeschlossen. So ist unsere Religion. Das heißt, vertraue auf Allah. Vertraue auf Allah. Und suche Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt auch, dass du die Mittel und Gründe im Leben ausschöpfst. Und tue für Allah subhanahu wa ta'ala Gutes. Dann wirst du bewacht. In der anderen dann Überlieferung oder Version, Ihfadillah, der Jidhu amamak. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala bewahrst, dann wirst du Allah immer vor dir. Dann ist Allah vor dir. Wenn du in guten Lage bist und du kennst deinen Schöpfer, das wird du spendest für Allah, du machst Gutes. Wenn du dann in Not bist, dann wird Allah dich nicht vergessen. Der wird dir auch helfen. Was dich trifft, verfehlt dich nicht. Und was dich verfehlt, trifft dich nicht. Das ist abgeschlossen, die Sache von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber du musst Geduld zeigen, wenn du die Hilfe Allah bekommen willst. Und wenn der Sieg kommt. Du musst wissen auch, wenn du in Not bist, dann wird die Erleichterung kommen. Und wenn das schwer bei dir ist, dann wird die Erleichterung auch von Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Aber das ist die Prüfung. Wir werden geprüft, das geht nicht, dass man sagt, ich bin gläubig, ich bin gut und so weiter. Und da hat man keine Prüfung. Es gibt eine Prüfung, damit Allah subhanahu wa ta'ala dich prüft, Allah weiß alles. Aber diese Prüfung ist dafür da, damit das bestätigt wird, okay? Du bist die Person, die richtig ist. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in yamsaskum qarhun, faqad massa al-qawma qarhun. Das heißt, wenn ihr verletzt werdet, wenn ihr Schmerz und Trotz habt, ja? Dann haben sie auch. Dann haben sie auch Schmerzen, dann haben sie auch Trost, dann haben sie auch Schwierigkeiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr Schmerzen habt, dann haben sie auch Schmerzen. Aber ihr verlangt von Allah und hofft bei Allah, was sie nicht hoffen. Das ist der Unterschied. Allah. Die Mushrikin von Mekka, diese Ayah ist bezüglich Leute von Mekka. Die haben gegen den Propheten gekämpft. Die haben tausende von Kilometern gereist, damit sie gegen den Propheten kämpfen. Und sie, das war für sie auch schwer. Und die wurden verletzt und die haben Schmerzen gehabt. Aber der Unterschied ist auch die Muslime, aber der Unterschied ist, wir hoffen, dass Allah uns verzeiht und vergibt und ins Paradies bringt. Aber was ist ihre Hoffnung? Sie haben nicht. Und Alhamdulillah, das ist unsere Aqida. Das muss eng werden. Und dann kommt die Erleichterung. Das muss ein bisschen schwieriger werden. Dann kommt der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala. Du musst geprüft werden. Aber du musst Geduld zeigen. Und wenn das nicht passiert, dann musst du dir Fragen stellen, was ist los? Subhanakallah fikum, das ist ein sehr schönes Hadith und das ist ein Hadith mit der Grundlage in der Religion, Hadith ibn Abbas. Man sollte auch das seinen Kindern beibringen und bezüglich dieser drei Sätze, bewahre Allah, bewahre dich. Wenn du fragst dann oder bittest, dann bitte Allah. Wenn du Hilfe um Hilfe verlangst, dann verlange die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast kein Vermittler zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und du musst immer deinen Kindern auch beibringen, Allah ist für uns da, hilft uns und unterstützt uns und kümmert sich um uns subhanahu wa ta'ala. Aber manchmal kommt das sofort, manchmal braucht das einige Zeit. وعن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والخامس عن أبي هريرة، الحديث الخامس في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. والغيرة بفتح الغين أصلها الأنفة. بارك الله فيكم. أنس عمر طويلا، كان من المعمرين من الصحابة، قال: إنكم لتعملون أعمالا، هي للآخرين ليس للصحابة رضي الله عليهم، إن بعض الصحابة تعملون أعمالا في عينكم يعني صغيرة، هي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات، من المهلكات، يعني نحن نعدها من الأمور التي تدخلنا النار تهلكنا: تأخير الصلاة، عدم الصلاة على السنة، إلى غير ذلك. هذا كلامه لمعشر التابعين. فماذا نقول؟ ماذا نقول اليوم؟ نسأل الله السلامة. تأخير الصلاة، عدم الصيام، عدم إعطاء الزكاة، الغش، الكذب. اليوم تجد من الناس من يكذب ويغش في البيع والشراء وكأنه ما فعل شيء، والله العظيم يعني غريب غريب. ما في هذه التقوى. تجد إنسان يعني يفعل أمور أعوذ بالله ولا كأنه عمل شيء، ولا كأنه عمل شيء. ليش؟ لأنه ما عنده تقوى والعياذ بالله. والحديث الآخر: الغيرة صفة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يغار. على عبده أن هذا العبد يعصيه سبحانه وتعالى، يعصيه الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى يراه، الله سبحانه وتعالى يراه وهو يقوم بالمعصية. إذن الله يغار على عبده. ولكن الغيرة هنا هي أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وصفة الغيرة لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة، ليست كغيرة المخلوقين، يعني مو مثل غيرة الرجل على الرجل أو المرأة على الرجل، وإنما هي الله سبحانه وتعالى. ومعناها الأنافة، يعني معنى الأنافة معناته أن الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى يغار على عباده، أنه الله سبحانه وتعالى يأنف أنه هذا العبد يفعل مثل هذا الأمر. يا عبدي الله سبحانه وتعالى يراك، العبد يا عبد الله سبحانه وتعالى يراك، وهل ما تقوم به وأنت تعصيه؟ ما تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. حديث 63 beide. Anas radhiyallahu anhu sagte: Ihr tut Dinge, die ihr als winzige Sünden betrachtet, die wir hingegen zur Zeit des Propheten als schwerwiegende Sünden betrachteten, als Sünden, die ein Verderben bringen. Ein Verderben bringen, wal'iyadu billah. Und Abu Huraira überlieferte, der sagte: Allah der Erhabene ist selbst achtungsvoll und seine Selbstachtung zeigt sich, sobald der Mensch beginnt, Dinge zu tun, die er verboten hat. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala mit anderen Wörtern. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala ist eifersüchtig auf seinen Diener. Aber nicht eifersüchtig wie ein Mann und Frau, sondern das ist eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies ist, wenn der Mu'min Sünden begeht. Zum ersten Aussage von Anas radhiyallahu anhu gesagt: Anas war alt geworden, 90, über 90 Jahre geworden. Er sagte zu den Leuten: Leute, was tut ihr da? ihr tut bestimmte Sachen, ihr seht das klein. Zur Zeit vom Propheten Muhammad sallam haben wir diese Sachen als große Sünden betrachtet und wir haben diese als verderbende Taten angesehen. Und ihr tut es, als ob ihr gar nicht tut. Ja, was sagen wir heute dann? Die Leute verlassen das Gebet, sie fasten nicht mehr, sie geben keinen Zakat, Lügen, Betrügen ist wie Wasser trinken geworden bei manchen. Manche Leute machen Probleme, stiften Unheil, schimpfen, beschimpfen die anderen, machen Schlechtes, schlagen die anderen und so, als ob sie gar nicht getan haben. Zur Zeit von Propheten Muhammad zusammen waren schwerwiegende Sünden. Und dann barakallahu fikum, das zweite, Allah subhanahu wa ta'ala will nicht, dass wir Sünden begehen. Er sieht uns subhanahu wa ta'ala. Und er sieht uns und wenn er uns sieht, wir tun Sünden. Wir überlegen uns. Und wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, wir tun alle Sünden. Aber subhanallah, das ist sehr groß. Dein Schöpfer, dein Herr, sieht dich, während du Sünden begehst. Und während du große Sünden begehst, schämen wir uns nicht? Das ist die Frage. Man muss sich schämen. Wenn man weiß, Allah sieht uns, und trotzdem macht man Sünden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dann bleibt Hadith, dann bleibt Barakallahu Fikum dann bleiben drei Hadithe von diesem Kapitel 66, 67 und 67, 68, 69. Das machen wir inshallah das nächste Mal. Ist es gut für heute, dass wir vier Hadithe genommen haben? Das nächste Mal erzählen wir die Geschichte mit den drei Leuten von Volk Israel. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Und dann fangen wir inshallah mit Bab al-Taqwa. Bab al-Taqwa, das wird Ehrfurcht. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من اليقظين وليس من النائمين وأن يوفقنا وإياكم للخير والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هو أحسن من أحسن من أي. الله أعلم. الله ما جاي ما جستك. الله أعلم. شو الذكر اللي ثلاث أربع نوم. طيب. خير إن شاء الله نفرق إن هذا الشهود يعني إيش بعند فضل بارك الله فيكم. Vielleicht, wer hat von euch Frage, tippt eine 7. Hey, na, 3, 4, nee, allgemein, Frage, ob Thema zu anderem Thema kann kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, طيب, sammelt die ich will mich nicht jetzt festlegen, aber es kann sein, dass ich in halbe Stunde oder in 20 Minuten halbe Stunde wiederkomme, inshallah. Dann sammelt erstmal die Fragen, dann sehen wir. Assalamu alaikum wa barakatuh.